Beckenbauer besucht am Abend die Klausur der CSU-Bundestagslandesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Der Chef der bayerischen CSU-Landtagsfraktion in München, Thomas Kreuzer, hat zu Protokoll gegeben, dass die CDU-Chefin nicht automatisch die nächste Kanzlerkandidatin der Union sein werde. Katharina Hamberger im oberbayerischen Chiemgau. Was erwarten die Christsozialen von der Schwesterparteichefin? Na nun, erstmal ist es eigentlich eine Art Schnupper kennenlernen Treffen, das heute stattfindet. Kramp-Karrenbauer kommt heute Abend schon. Es wird dann eine Art Rauhnachtmarkt geben im Innenhof des Klosters hier in Seeon. Das hat man hier aufgebaut. Schön, um sie zu begrüßen. Man findet es gut, dass sie 2 Tage hier bleibt. Man wird sicher mit den Abgeordneten erst einmal inhaltlich zum einen reden. Das findet dann vor allem morgen statt. Mit welchen Positionen geht man vielleicht zusammen nach vorne? Da gibt es gar nicht so viele Differenzen. Zum Beispiel ist Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch eine Befürworterin schärferer Abschiebe Regelungen. Sie hat ein konservatives Familienbild. Also solche Dinge, da kommt man sich näher. Es wird aber auch um Fragen der Kooperation grundsätzlich gehen. Man möchte einen Neuanfang zwischen CDU und CSU. Alexander Dobrindt redet von einer Schicksalsgemeinschaft. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch diese Fragen, die Thomas Kreuzer heute angesprochen hat, vielleicht am Rande eine Rolle spielen. Das wurde heute Alexander Dobrindt auch gefragt und man versucht sich hier in Seeon, was diese Kanzlerkandidaturfrage betrifft, so ein bisschen zurückhaltender zu geben, als es Herr Kreuzer gemacht hat. Es ist ja ohne Zweifel, dass eine Parteivorsitzende der CDU auf jeden Fall mal zu denen gehört, die in Frage kommen für eine zukünftige Kanzlerschaft. Wie sich das entwickelt in diese Personaldiskussion, wollen wir zumindest zur jetzigen Zeitpunkt nicht einsteigen. Also es gibt zeitliche Abläufe, an die man sich eben zu halten habe, sagt Alexander Dobrindt. Und grundsätzlich möchte man sich da erst einmal nicht einmischen. Also es wird eher ein harmonisches Treffen werden zwischen den beiden. Man erinnert sich an das Treffen 2016 zwischen Angela Merkel und der CSU-Landtagsfraktion damals. Das war von ganz anderen Vorzeichen gekennzeichnet, von der Flüchtlingspolitik. Das wird dieses Mal sicher anders werden. Das war jetzt die Stellungnahme von Alexander Dobrindt. Das Verhältnis zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel gilt als zerrüttet. Kann der künftige CSU-Chef Söder mit AKK? Nun ja, die beiden kennen sich zumindest. Man weiß nicht, wie gut. Und das heißt, sie stehen auch in regem Austausch. Was man weiß ist oder was man hier auch merkt in Seeon, Markus Söder war ja gestern hier auch zu Gast, dass er versucht auch den Streit vom vergangenen Jahr so ein bisschen zurückzustellen und eben auch wieder auf einen Neuanfang zwischen den Parteivorsitzenden von CDU und CSU zu gehen. Er soll ja in 2 Wochen auch zum Parteivorsitzenden der CSU eben gewählt werden. Und da möchte man eben jetzt für die Zukunft, für das kommende Jahr, für die Europawahl zum Beispiel auch neue Standards setzen, die bessere Zusammenarbeit, weniger Streit. Und es gibt eine Verbindung zwischen den beiden. Sie gehören in Zukunft zum Koalitionsausschuss, aber sind nicht Teil der Regierung. Und ich denke, da wird man auf jeden Fall neue Versuche der Zusammenarbeit hinkriegen wollen. Gast am Vormittag war Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr. Worum ging es bei dem Gespräch? Nun ja, Eberhard Zorn hat hier schon mal um 12.30 Uhr in etwa ein Statement gegeben. Da hat er gesagt, er möchte heute einen Ausblick auf das Jahr 2019 geben, auf die Herausforderungen. Und er hat sich da heute erst einmal relativ positiv gegeben. Wenn Sie das Jahr 2019 vor sich sehen und wenn ich betrachte, welche Herausforderungen auf uns zukommen, dann sind das zunächst einmal die Trendwenden, die wir eingeleitet haben im Bereich Personal, Material und Finanzen. Ja, das Eberhard Zorn, das wird er dann auch in der Landesgruppe ähnlich wahrscheinlich nochmal sagen. Die Landesgruppe hat auch ein Papier zur Bundeswehr. In dem geht es vor allem darum, die Bundeswehr in der Gesellschaft sichtbarer zu machen, Soldaten in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Und zum Beispiel gibt es einen Vorschlag, dass Soldaten in Zukunft in Uniform den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen sollen dürfen, damit sie dort auch auftauchen, wie das vielleicht früher zu Zeiten des Wehrdienstes noch war. Heute Nachmittag wird auch noch die irische Premier Leo Varadkar erwartet. Da wird es vor allem um das Thema Brexit gehen. Die CSU hat ja auch schon gesagt, sie möchte Großbritannien möglichst nah an Europa halten. Und man wird natürlich die Frage diskutieren, wie geht es auch weiter mit Irland. In einem Papier der CSU heißt es, man steht dazu, dass man keine harte Grenze zwischen Großbritannien und Irland haben möchte. Das wird sich heute Nachmittag dann nochmal Thema sein. Katharina Hamberger aus dem Oberbayerischen.